Dann sandte er nach dem Kummer Sicherheit auf euch herab, Schläfrigkeit, die einen Teil von euch überkam, während ein anderer Teil um sich selbst besorgt war, indem sie von Allah in Gedanken der Unwissenheit dachte, was dem Wahren nicht entspricht. Sie sagten, haben wir denn irgendetwas in der Angelegenheit zu entscheiden gehabt? Sag, die Angelegenheit ist ganz und gar in Allahs Entscheidung. Sie halten in ihrem Innersten verborgen, was sie dir nicht offenlegen. Sie sagen, wenn wir etwas von der Angelegenheit zu entscheiden hätten, würden wir hier nicht getötet. Sag, wenn ihr auch in euren Häusern gewesen wäret, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen, wo sie als Gefallene liegen sollten, damit Allah prüfe, was in euren Brüsten und herausstellt, was in euren Herzen ist. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid.